Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Der neue Film von George Clooney ist trotz Starbesetzung durchgefallen bei der Kritik. Clooney hat als Regisseur ein Drehbuch der Coen-Brüder verfilmt. Donnerstag kommt er bei uns in die Kinos mit Matt Damon und Julianne Moore in den Hauptrollen. Der Titel ist Programm in Suburbicon. Da geht es um einen uramerikanischen Ort, nämlich die schmucken Vorstädte und die Abgründe, die hinter sauber geschnittenen Rasenkanten lauern. Hartwig Tegler kennt bessere filmische Erzählungen darüber. Hier sind seine Top 5. Würden Sie jetzt den Film starten? Ich bin Ihre Nachbarin. Freut mich sehr. Verzeihen Sie bitte die Störung. Ist doch eine fremde, seltsame Welt. Nicht, Jeffrey? Platz 5. Mein Onkel. Von Jacques Tati. 1958. Das ist unser Wohnzimmer. Ach, wie reizend. So voller Charme. Reißbrettarchitektur innen und außen. In der Stube wie im Totengarten. Neue Haushaltstechnik, alles sauber und wohlanständig und extrem langweilig für den Neunjährigen, der mit seinen Eltern in diesem Neubau vor der Stadt wohnt. Gérards Onkel, Monsieur Hulot, aber stürzt die kleine Albtraumidylle ins Chaos, bringt mit anderen Worten wieder Leben in die Bude. Der Gegensatz zwischen steriler Vorstadt und altem, verschachtelten Stadtviertel ist bei Jacques Tati in »Mein Onkel« der zwischen Blutleere und Lebendigkeit. Was lauert hinter dem Vorhang, hinter dem Sichtbaren, unter der Oberfläche? Die Grundfrage, die sich in jeder Vorstadt stellt, im Film. Platz 4. Hier. Arlington Road von Mark Pellington. 1999. Hier lauert ein Schläfer und natürlich, das ist nun mal so, wenn man sich hinter geschnittenen Hecken, Rasenflächen und Zäunen in Sicherheit bringen will. Es lauert und wabert Paranoia. Ich hatte keine Ahnung, dass Sie einen Kurs über Terrorismus geben. Ist das nicht ein beängstigendes Thema? Ja. Der Terrorismusexperte Jeff Bridges identifiziert den neuen Nachbarn als Terroristen. Was Wunder. Begreifst du denn nicht? Der Kerl hat einen neuen Namen. Er will seine Vergangenheit vertuschen. Und warum? Weil irgendwas dran faul ist. Der Nachbar ist tatsächlich Bombenleger. Kein Islamist, sondern ein enttäuschter Amerikaner. Deswegen beherrscht er die sozialen Konventionen bei Barbecue-Party und Plausch am Zaun so perfekt. Da, in dieser ruhigen, friedlichen Vorstadt. Ideales Versteck für einen Schläfer. Platz 3. Poltergeist von Steven Spielberg. 1982. Die Freelings leben ein friedliches und ganz und gar normales Leben. Vater, Mutter, zwei Töchter, ein Sohn. Heimeliges, typisch amerikanisches Vorstadtholzhaus mit Auffahrt und getrimmtem Grün. Diane und Steven rauchen beim abendlichen Familienrat schon mal einen Joint. So viel Hippietum ist gerettet in der kalifornischen Vorstadt. Doch was lauert hinter der Scheibe des Fernsehers? Was in der Erde? Antwort: Geister, Monster, Mutationen. Wir haben schon Vorkehrungen getroffen, wie man den Friedhof verlegen kann. Ich bitte Sie, das ist doch ein Sakrileg, oder? Auch darüber müssen Sie sich keine Sorgen machen. Außerdem haben wir das schon mal getan. Natürlich ist die Vorstadt-Idylle eine Fiktion, erzählt Steven Spielberg. Die Menschen haben ihr Suburbia auf einer Ursünde erbaut. Sie müssen für ihre Taten büßen. Platz 2. Was der Himmel erlaubt. Von Douglas Sirk. 1955. Quasi hinter dem Vorhang der 50er Jahre Betulichkeit zeigen sich bei Douglas Sirk Sexismus und Klassengesellschaft. Wie sagt Carries Freundin, solche Situationen bringen die hasserfüllte Seite der menschlichen Natur hervor. Situations like this bring out the hateful side of human nature. Die Situation, Carrie, trauernde Witwe aus der Oberschicht, hat sich in den Gärtner verliebt. Jane Wyman und Rock Hudson als Paar. Der Druck auf die beiden, die Verachtung, die ihnen entgegenschlägt, im Country Club oder über die sorgfältig geschnittene Hecke hinweg, stellt die Liebe der beiden auf eine große Probe. Ein böses, grandioses Bild über die Abgründe der spießigen Vorstadt in Technicolor. Platz 1. Blue Velvet von David Lynch. 1986. Die Kamera fährt langsam auf den Rasen zu, den der Mann, der gerade zusammengebrochen ist, gesprengt hat. Tiefer und tiefer hinein, zwischen die Gräser, in die Erde hinunter, immer weiter. Und es zeigt sich ein Reich von Würmern, Käfern, kriechenden Wesen. Dieses Bild am Anfang steht für die Hölle, in die Jeffrey fahren wird, nachdem er das Ohr gefunden hat. Auch das lag im Gras. Sehe ich schon, dass das Ohr wohl mit einer Schere abgeschnitten worden ist. Unter der dünnen Schicht der Zivilisation in der Vorstadt, wo der Feuerwehrmann, wenn er an strahlend weißen Gartenzäunen vorbeifährt, freundlich winkt, da lauern Gier, Perversion, Gewalt und Drogen. Hölle eben.